Kundgabe 1053. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.08.1939. Gott der Liebe. Nicht Gott der Rache und des Zornes. Vermesset euch nicht, den Namen des Herrn im Munde zu führen, ohne ihn im Herzen zu haben, und mit der Allgewalt dessen und seinem Zorn die Menschen zu schrecken, denen ihr das Evangelium künden wollt. Es kann die Menschheit nur auf dem Weg der Liebe, des Herzens dazu bewogen werden, das Evangelium anzunehmen und im rechten Glauben zu stehen. Denn nur ein Gott der Liebe kann diese Gebote geben, welche die Liebe allem Denken und Handeln voransetzen. Und nur ein Gott der Liebe kann sich den Menschen barmherzig zuwenden und sie vor der Gefahr eines Absturzes in den Abgrund bewahren. Und nur ein Gott der Liebe hat das Erlösungswerk auf sich genommen. Nur ein Gott der Liebe ließ das Schöpfungswerk entstehen, um allen Wesen aus ihm zu helfen und sie dereinst zu führen in das Reich voll Kraft und Herrlichkeit. Und so ihr dieses Gottes Erwähnung tut, dann müsstet ihr dies tun mit der größten Liebe im Herzen. Ihr müsstet euch gleichfalls in tiefster Liebe den Mitmenschen zuneigen und ihnen von Gottes Liebe und Barmherzigkeit predigen. Ihr dürfet nimmer die Schwächen und Fehler der Menschheit gleicherweise der höchsten Wesenheit unterschieben. Ihr dürfet euch nicht solcher Mittel bedienen, um den Sinn der Menschen gefügig zu machen und ihnen dadurch ein falsches Bild entrollen, denn es verwirrt dies nur den Begriff der ewigen Gottheit. Und so ihr nun euch für das Wort des Herrn einsetzen sollt, müsstet ihr nur immer Liebe walten lassen, euch in Sanftmut und Friedfertigkeit des Nächsten annehmen, ihn liebevoll belehren, ihm Gutes erweisen und so die Kraft der Liebe auf den Mitmenschen wirken lassen. Und diese wird sein Herz berühren, sie wird Gegenliebe erwecken und wird so nach das Göttliche im Menschen entzünden. Und nur so nähert sich der Mensch der ewigen Gottheit, die in sich pure Liebe ist. Doch stellet ihr Gott als strafenden Richter, als Gott der Rache und des Zornes hin, so kann nur Furcht die Menschen dazu bewegen, ihren Pflichten nachzukommen, und es entbehret ihr Handeln der Liebe. Lernet es begreifen, dass nur die Liebe euch erlöset. Gebt den Mitmenschen mit vollen Herzen und Händen, tut ihnen unentwegt Gutes, segnet sie, so sie euch fluchen, und machet, dass die Welt des Hasses sich zur Liebe wandelt. Dann lebet ihr im Willen Gottes, und das Reich Gottes ist zu euch herabgekommen. Und die das Evangelium predigen, sollen sich befleißigen, friedfertigen und sanftmütigen Herzens zu sein. Denn von ihnen soll das Licht ausgehen, das kein Schatten trüben soll. Und so dürfen sie nicht der Welt ein Schauspiel geben und zornig und aufbrausend sein. Denn es schwächt dies den Liebewillen des Mitmenschen. Es will der Mensch in aller Liebe zur Liebe erzogen und bewogen werden. Und darum sollet ihr Sanftmut und Geduld üben. Ihr sollt euch stets und ständig die himmlische Geduld des Herrn auf Erden vor Augen führen. Und ihr sollt dessen eingedenk sein, dass die Liebe und Geduld des himmlischen Vaters auch heut noch seinen Geschöpfen gilt. Und nur die Liebe alles Leid über die Menschen kommen lässt, auf das sie zu ihm zurückfinden. Und so sollet ihr immer nur von der unendlichen Liebe predigen und selbst in der Liebe tätig sein. Und ihr werdet Gott dem Herrn Seelen zuführen in großer Zahl. Amen.